Questcars, Starfinder, Schlick und Schnitzel. Wieder auf unserem schönen, sehr dunklen, sehr schlickigen Schiff voller Insekten, wo wir jetzt mal gucken, was die drei aus der Situation machen. Hallo Tick, hallo Saren, hallo Wäscher. Hallo. Hallo. Hi. Und ja, ich hatte ja in der letzten Aufnahme euch schon mal so gesagt, also kurz für die Leute, die gerade eben zuhören, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, zumindest mal für die Orientierung eine Karte einzublenden, die jetzt alle soweit sehen. Wir werden es trotzdem so ein bisschen erklären, was man da sieht, und ich werde auch in den Shownotes dann auch wieder so ein Paket verlinken, wo man das so ein bisschen sieht, was die bisher gesehen haben. Alles andere ist mit so Platten verdeckt, damit sie nicht sehen, wo sie bisher waren. Und sie werden dargestellt auf der Karte als ein Topf, als ein Kochtopf. Das ist jetzt, wir machen das hier alles sehr hausgemacht alles. Situation war ja so, dass sich irgendwie da was tropfend von der Decke auf die euch angehenden, ich muss hier den Kenku für mich nochmal ein bisschen leiser machen, der ist ein sehr lauter Kenku. So. Dass euch so ein paar faustgroße Fliegewesen irgendwie so lange entgegenkommen und das dann aber sich so ein Schlick da drüber legt. Und da hatte Wäscher ja schon irgendwie so aus der Distanz geguckt und so und eins und eins zusammengezählt, so, wir sind ja auf dem Schiff und die legen sich da drüber und werden nicht sofort zermatscht. Also ist das wohl keine Säure. Also könnte das sehr gut und möglich ein Fabrikschlick sein. Und deswegen nur kurz noch mal so ein bisschen die Background-Info für dich. Also so ein Fabrikschlick ist halt eigentlich was, was als so typischerweise, man kennt das so, wenn man immer so Glibber bei D&D oder bei Starfinder oder Pathfinder, sind das immer so Vierecke. Und das hat sich irgendwie noch nicht so ganz, es scheint sich so langsam zusammenzusetzen in ein kleineres Viereck. Sieht silbrig aus, fast so ein bisschen in so einer, je mehr es sich zusammensetzt, in so einer Wabenoptik, so wenn du drauf guckst. Also du kannst nicht so komplett durchgucken. Der hat so einen bläulich-silberigen Schimmer. So texturiert, so ein bisschen wie so eine Haut von so einer Schlange texturiert. Könnte man sich das vielleicht vorstellen, in so einzelnen Schuppen vielleicht oder so. Und die sind eigentlich eine ziemliche, die sind schon eigentlich eine kleine Plage, weil dieser Fabrikschlick ist, wie soll ich sagen, der ist jetzt nicht irgendwie böse oder sowas, aber Dinge, die du da reinsteckst technisch, werden halt einfach neu zusammengesetzt so irgendwie. Also, weiß ich nicht, du steckst da irgendwie, wenn du dann zum Beispiel eine Granate reinwerfen würdest und die ist irgendwie technisch großartig, dann würde das einfach auseinanderbauen und, weiß ich nicht, daraus 20 Feuerzeuge machen und die fallen hinten wieder raus. So ungefähr. Also die sind halt irgendwie. Und die sind auf Schiffen, könnt ihr euch dann natürlich dann vorstellen, eher unpraktisch, wo überall Technik steht, so. Ist eher schwierig. Ich notiere mir mal instabiler, wie sagt man, Bastelfreund oder so. Also, dass ihr Tal jetzt nicht dabei habt, ist wahrscheinlich ein guter Vorteil, möchte ich mal so sagen. Das betrifft aber nur, Entschuldigung bitte. Nochmal ganz kurz für mich zum Verständnis. Ich habe jetzt ja nur den Schleim identifiziert. Ich sehe ja noch keinen Schlick, oder? Also ich kann jetzt so sagen, ich denke, es gehört zu dem Schlick. Es setzt sich so zusammen. Also man sieht also, wie sich das langsam so... Dieser Cube, wenn er komplett wäre, so wie man ihn kennt, ist eigentlich, sage ich mal, schon so menschengroß. Also er würde vielleicht könnte wahrscheinlich so von der Größe Viertel des Ganges irgendwie ausfüllen, aber so weit ist er noch lange nicht. Okay. Ich hätte auch noch mal eine Frage. Ja. Du hast gesagt, wenn man Sachen da reinmacht, dann setzen die sich neu zusammen. Was passiert denn, wenn Lebewesen oder Menschen oder andere Gattungen sich da rein verirren? Ja, nix. Reisgittermänner zum Beispiel. Also, ich frage für einen Freund. Wäscher kann dir soweit sagen, da passiert erstmal so grundsätzlich gar nichts. Also für Tal zum Beispiel wäre das wahrscheinlich höchst tödlich. Okay. Aber wie gesagt, ein Fabrikschlick. Quasi zersetzen. Ja, also alle Teile, die halt irgendwie technischer Natur sind, würden dann auseinandergesetzt werden. Augmentierungen auch oder dergleichen. Die sind dann auch futsch. Die kommen dann hinten aus dem Schlick wieder raus und dann hast du, weiß ich nicht, 20 Tamagotchis. Was schlecht ist, wenn du eine Augmentierung hattest, die irgendwie dein Bein ist. So. Aber Tamagotchis. Aber das ist ein schlechtes Beispiel, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Das finde ich jetzt interessant eher. Wir ausprobieren. Und was ich dir noch mitgeben kann, ist, die können auch irgendwann Mitose durchgehen. Also so Schlicke, die können mal irgendwann, bei denen funktioniert es ein bisschen anders, aber bei Schlicken ist das so, wenn die genug irgendwann aufgefressen haben, dann können die sich halt wie so Zellteilchen so teilen. Das kann halt irgendwann auch passieren. Genau. Okay. Diese Informationen teile ich meinen lieben Freunden mit und sage, dieser Schleim, und ich rieche so daran, gehört zu diesem Fabrikschlick. Wir sollten aufpassen, dass wir alles Technische aus der Nähe schaffen, sonst verschlingt er es. Und es kommt hinten raus. Kurze Frage an Henry. Ist das etwas, was Saren schon mal gehört hat? Also ist das irgendwie nanntest du es gerade Plage? Ist es so eine Plage, die man auch zum Beispiel auf der Absalom Station einfach so kennt, wie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich möchte jetzt keinen Insekten oder Nagetieren der Erde irgendwie was Böses, aber was man gemeinhin irgendwie als Plage oder so hier bezeichnen würde, ist es da ähnlich zu diesem Fabrikschlick? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein crazy unbekanntes Monster oder sowas. Das gibt's auch mal in der Fertigung irgendwie, wo diese Schlicke halt gehalten werden und dann werden dann halt quasi für neu zusammensetzen. Also sind halt Fabriken rumgebaut oder sowas. Aber die können halt auch, wenn die halt außerhalb einer kontrollierten Umgebung sind, halt wie zum Beispiel vom Raumschiff richtig Scheiße verursachen. Also im Grunde auch wieder so ein bisschen Delayed Karma an der Stelle, wenn man eine Lebensform wieder ausgebeutet hat und feststellt, oh, das wird ja jetzt doch so ein Problem. Sehr schön. ist so ein bisschen, eigentlich, um es genau zu nehmen, es sind eigentlich so Bots, die in so einem Plasma, Protoplasma irgendwie schwimmen, so ist das eigentlich. Es wird so als Schlick gesehen, aber es ist eigentlich so ganz viele kleine Nanomods, die ihre Arbeit machen in diesem Schleim, in diesem Plasma. Bedeutet das jetzt, dass wenn dieser Schlick jetzt hier auf dem Schiff sein Unwesen treibt und, keine Ahnung, da die Technik findet, da das dann aufschlingt und dann war's das? Oder? Also eine Platte macht er jetzt nicht. Also wenn er jetzt irgendwie ein Stück Metall drüber geht oder eine Schraube, das interessiert ihn nicht so. Es muss schon ein gewisses Level an Technik irgendwas Wertbares so. Okay. Eine Schraube maybe noch so, aber ja, weiß ich nicht. Muss schon ein bisschen mehr sein als eine simple Platte, die da jetzt einfach so liegt. Wie lange braucht er denn, um das so zu verarbeiten? Also ist das wie so eine Verdauung, die erstmal ein paar Stunden reift und dann wieder austritt, oder geht das ganz schnell? Das muss ich kurz einmal nochmal nachlesen, wie schnell genau das jetzt geht. Aber ihr könnt, ich gucke das gerade mal ganz kurz und ich würde euch einmal bitten, so, was macht ihr jetzt aus der Situation? Da setzt sich halt, wie gesagt, gerade eben so ein Schlick zusammen und das sind so diese faustgroßen Viecher, die irgendwie versuchen da auszubrechen, aber nicht so richtig kommen, und der Schleim baut sich da so weiter auf, so, was macht ihr denn daraus? Könntest du das einmal auf der Karte ungefähr zeigen, wie weit das von uns entfernt ist? Also, ich jetzt davon so ausgehe, dass wir alle so... So 10 Schritt, wenn ihr so, wie gesagt, ihr seid der Topf auf dieser Wegkreuzung, dann dementsprechend, das sind nochmal 10 Schritt, ihr habt links von euch wäre ein Gang, rechts von euch wäre nochmal ein breiter Gang, vor euch ist noch so ein, wie gesagt, die Räume, die Gänge bisher waren ja erstaunlich sauber irgendwie, fast leergefegt, vor euch fällt noch auf, da ist so ein kleines Gitter, wo Sachen irgendwie abfließen können, ihr habt so ein paar Türen bisher passiert, und wie gesagt, es ist ja immer noch so dunkel, so ein bisschen Notlicht, so ein rötliches noch irgendwie an. Und ich glaube, wir hatten gesagt, die Heizung ist so langsam angeschaltet, sodass sich das wahrscheinlich auch so langsam, dass es so langsam auch wärmer wird auf der ganzen Anlage da. Du hattest beim letzten Mal gesagt, dass es da diese Kanalkriechgänge gibt, ne? In der Decke, so. An der Decke sind. Mhm. Wer ist denn körperlich größer? Saren oder Vischer? Ich glaube Saren. Was bin ich denn? Ich habe mich verlesen. 9 Meter, aber das ist bei der Bewegung. Moment. <Wow. lacht> Mittelgroß steht bei mir. Ja, same. Oh, sollen wir es auswürfeln? Wie ist das bei Lashunta? Sind die. Ist da so eine Range? Aber es stand halt nur mittelgroß. Ja. Das, glaube ich, könnt ihr einfach sagen. Also, wie euch damit jetzt wohl dafür. Das gibt ihr, glaube ich, durch die zwei, ich sag mal, Subspezies, gibt es da schon eine Tendenz. Aber ansonsten ist das so, wie ihr das jetzt so richtig haltet. Ich denke, Basti ist größer. Aber auch nicht viel, würde ich sagen. Nö, was aber man? Ein bisschen. Und auch stärker. Okay. Dann würde. Also, Tick guckt hoch zu Saren und tippt so an der Seite und zeigt oben auf diesen Schacht. Und versucht so, ohne Geräusche zu machen, darzustellen: Heb mich mal hoch. Saren versteht das auch sofort und macht dann halt so. Räuberleiter, I guess, nennt man das so, ja. Der Schunterleiter. Sehr schön. Ja, okay, ich krabbel da hoch in diesem Kriechgang und. Also ist der auch geöffnet oder ist da tatsächlich ein. Oder ist der geschlossen? Henry? Nö, das kannst du soweit aufdrücken. Das ist nicht sonderlich nochmal befestigt, das ist so ein Wartungsschacht da halt, wie gesagt, irgendwie. Okay. Dann hocke ich mich da so rein und guck so mit Pfötchen und Schnauze nach unten. Ich habe übrigens rausgefunden, ein Fabrikschlick braucht eine ungestörte Minute, um den Gegenstand in einen anderen umzubauen, beziehungsweise es gibt auch dieses UPB, das ist ja so eine, wie soll ich sagen, es gibt Credits, ja, als Währung, aber es gibt auch diese UPB, diese Universal Points for Building oder so, die halt benutzt werden, um Raumschiffe sich zusammen zu kaufen und so, ne? Da, wenn man irgendwie was machen will. Theoretisch können sie auch diese Punkte dann irgendwie auspupsen hinten wieder. Aber so eine Minute braucht er schon, um das auszuarbeiten. Und ich kann dann hier sogar würfeln, auch auf einem W8, was dann zufälligerweise rauskommt dabei. Und cool. wenn man da so ganz viel Schrott reinwirft, braucht er trotzdem nur eine Minute. Also wenn man den so ganz voll macht. Ja, der ist schon, da, du musst es schon so ein bisschen, der ist ja wirklich, ausgewachsen sind ja, was steht hier, Kantenlänge 1,5 Meter, Gewicht 400 Pfund, das ist schon, das, da geht schon ordentlich was rein. Okay. Auch so die Anlagen, in denen die so drin sind, also ich habe da so ein Bild, da ist so ein großer, industrieller, wie so ein Glaskasten, wo so ein bisschen Metallverstrebung dazu sind, oben ist so ein Loch, wo du halt Sachen reinwirfst und der macht dann mam, mam, mam und dann pupst du das irgendwo hin wahrscheinlich, dann keine Ahnung. Okay. Du kannst dich da in den Schacht dann so weit reinhängen? Also du hängst jetzt oben quasi in dem Schacht und guckst runter auf die anderen? Nee, ich habe mich quasi hochgezogen und also von unten, wenn man von unten hochguckt, sieht man nur so Schnauze und Pfötchen, die so runtergucken. Der Popo ist im Schacht. Und das, was du so kurz gesehen hast, ist halt auch da, ist eine ganz schwache Notbeleuchtung auch nur. Es hat super viele Kabelstränge. Es ist irgendwo ungeordnet, da kannst du in so einem Kriechtempo dich auch irgendwie fortbewegen und wirst wahrscheinlich auch auf alle möglichen Ecken des Schiffes irgendwie kommen können. So ein bisschen eine Joker-Position hast du dann vielleicht sogar jetzt mit drin, ne? Ja, aber du kannst da von oben runter gucken und ja. Mhm. Ansonsten ist es halt. Haben die mich bemerkt? Also der Schlick und die Insekten, dass ich da hoch bin? Der Schlick setzt sich in den wenigen Sekunden, die jetzt vergangen sind, einfach nur weiter zusammen. Es tropft halt so fette Chunks irgendwie runter von der Decke. Und ich habe hier, glaube ich, sogar so ein. Ich höre sogar so ein Geräusch. Matscht sich so quasi so nach und nach zusammen, dass er jetzt so die. Das klingt. Sehr willkommen und auch sehr offen und freundlich. Also bin da guter Dinge. Aber zumindest hat er damit diese Fliegewesen da irgendwie so weit eingefangen, dass die da nicht so richtig rauskommen und winden sich so ein bisschen wie so eine Fliege in der Fliegenfalle in so einer flüssigen, dass sie sich so dreht und irgendwie. Okay. Wo ihr so auf der. Also ist. das sah jetzt vielleicht im ersten Augenblick so ein bisschen bedrohlich das Ganze aus, aber der Schlick setzt sich zwar nur zusammen und ist irgendwie gar nicht, setzt jetzt irgendwie nicht an, euch irgendwie anzugreifen oder sowas. Der ist halt durch die Decke getropft irgendwie so. Setzt sich zu Ende fertig auf. Aber links und rechts von euch guckt ihr weiter in so dunkle Korridore. Und wie gesagt, ihr habt ein paar Türen passiert, wo ihr nicht rein wart. Aber wenn ihr quasi am Schlick vorbei wolltet, müsstet ihr euch wahrscheinlich dann vorbeidrücken. Beziehungsweise so klein sein wie ein Izuki und euch zufälligerweise in einem Schacht befinden. Dann wäre wohl einfacher, aber in so einem, ja, blockiert schon ziemlich. Also da solltet ihr jetzt nicht irgendwie das Lasergewehr reinstecken. Nachdem Wäscher die Informationen zu diesem Schlick irgendwie geteilt hat, Karen richtet sich so in ihre Richtung, aber nutzt an der Stelle die telepathische Botschaft der Lashunta und bei Wäscher kommen halt nur die Worte, ich hatte das Wort gerade, verdammt. Also das war jetzt gut in Charakter. Das kommt schon mal nicht an, verdammt. Bewusstsein. Bewusstsein und das so ein bisschen fragend. Ich guck dich an, so. Und ich stelle die Frage telepathisch zurück. Fragst du, ob sie ein Bewusstsein haben? Und Saren macht einfach nur das, überall bekannte Lashunta-Zeichen für. Ja, ob das ein Daumen hoch ist oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. 3 Finger East Coast oder so. Ja. Klassisches Lashunta-Zeichen. Klassisch. muss ich ganz kurz die Frage an den Henrik geben. Haben die ein Bewusstsein, so ein richtiges? Oder ist das so ein Hive-Mind? Oder wie ist das bei den Schlickis? Sie haben, also das, was am ehesten noch irgendwie man so vermutet, ist, dass sie halt eine Programmierung haben, aber es ist nicht irgendwie, es ist so ein bisschen diskussionsmäßig. Ich sag's sehr philosophisch. Ja, also haben sie dann eine Meister oder folgen sie ihr eigenen oder das ist nicht so ganz, aber sie, das Sinnigste wäre ja, da sie aus dem Fabrikumfeld kommen, dass sie wohl wahrscheinlich irgendeiner Programmierung folgen. Aber wenn das hier gar nicht mehr ihre originale Ort ist, naja, wie viel ist die da noch wert? Okay. Gut. Das werfe ich mal rüber. Telepathisch. Eventuell Programmierung. Unklar. Ja. Ich hoffe, es kommt wieder. Die Sache ist halt, wir wissen ja nicht, was in den anderen Räumen ist. Und deswegen hält Saren sich jetzt auch gerade was so verbale Aussagen, so auf der Tonspur tatsächlich so ein bisschen zurück. Auch wenn ihm bewusst ist, dass seine Sendestärke nicht so ausgeprägt ist an der Stelle. Wir stehen ja, also ich sehe ja den Kochtopf, der sich für die Zuhörenden so genau auf einer horizontalen zwischen 4 Räumlichkeiten befindet. Und diese eher im oberen Bereich, diese 2 Gänge, Henrik, die sind komplett dunkel und nicht einsehbar, was da so zu sehen ist. Oder gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, ob es also, da in der Richtung, ja? Du willst quasi links und rechts sich nochmal ein bisschen weiter reinlehnen und nochmal gucken. Ich möchte mich gerne nach links und rechts umschauen. So. Ja, im Kern schon. Also, im Prinzip ist es so, dass auch hier die Gänge ziemlich leer geputzt sind, was nochmal so steht irgendwie. Also man sieht noch so einen fetteren Kabelstrang irgendwie von einem Raum in den nächsten irgendwie, der anscheinend ein bisschen unsauber verlegt ist, weil eigentlich gibt es dafür ja Kabelkanäle. Noch so ein blaues Fass, was irgendwie an der Seite dann so noch steht, was ja anscheinend dann nicht noch eine Party technisch ist. ansonsten noch so ein auch da ist so ein Forklift, nee, wie heißt das denn? Das ist auch sehr untechnisch. Das ist auf der Karte, sieht das hier aus wie so ein fetter Gabelstapler. Eigentlich ist es aber mehr so eine Handkarren, mehr oder weniger, der, mit dem man irgendwie ja so Sachen hin und her fährt. Solche einfachen Sachen stehen da irgendwie, aber auch sonst hier ist der Boden ziemlich wie geputzt. Beinahe. So irgendwie. Also, ganz kurz. Da der Boden ja auffällig sauber ist, kann man erkennen, ob der Schlick da schon einmal lang ist oder ob der gerade was in sich hat oder was der eventuell, ob der was verarbeitet aktuell irgendwie? Ach so, ja, jetzt beim so Zusammensetzen und so weiter habt ihr nicht gesehen, dass da irgendwie was noch drin steckt. Also ist der entweder, hat der wohl anscheinend gerade nichts geladen. So irgendwie. Aha. Aber es ist auch so, also theoretisch, das ist ja das Trollige an denen, die können ja einfach über irgendwas drüber fahren, Lasergewehr, dann machen die 20 Taschenmesser draus, Feuerzeuge draus, sag ich mal, und dann fährt er wieder drüber und dann setzt er irgendwie wieder was anderes dann daraus zusammen, aus der, ich sag mal, Gesamtmasse. Also der kann das ständig immer wieder machen, das macht ja gar keinen Sinn, aber halt, wie gesagt, nur mit technischen Sachen so. Ich gucke gerade schon durch Sarens Taschen, ob da irgendwie Schrott dabei ist oder so, aber leider war er sehr, sehr wenig lootfreudig, muss ich gerade feststellen. Also lootfreudig ist ja unser Tick hier. Unsere Tick, die hat viel in den Taschen. Aber... Ja, in meinem großen Mantel. Kannst du kurz auf der Karte zeigen, wo ich bin? Du wärst jetzt in dem Moment direkt über den beiden, über den der Person hochgedrückt auf dieser Kreuzung und von den Gängen her würdest du wahrscheinlich alles, je nachdem mit welchem Zeitaufwand, alles irgendwie erreichen können, würde ich jetzt erstmal so sagen, aber je weiter du natürlich irgendwas ansteuerst in irgendeine Richtung, desto mehr Zeit braucht das. Und du trennst dich natürlich von deinen Leuten. Ich würde gerne über den Chat mit meinem Team kommunizieren. Weil ich habe ja nicht diese telepathische Fähigkeit. Ja, aber das kommt ganz nah eigentlich. Ja. Also hole ich mein altes Terminal raus. Es dauert ein bisschen, bis es hochfährt. Und tippe eine Nachricht ein. Und drücke auf Senden. Ich checke die Nachricht ab und auf dem Display und tippe wild auf dem Display rum. Ja. Und noch mit einer letzten Handbewegung so zack, die Nachricht wurde gesendet. Alles klar. Ja, ich habe von meinen beiden Teammates das Go bekommen, mich mal umzugucken. Ich will gerade mal gucken, kann ich das eigentlich in der Aufnahme... Warte mal, ich kann das doch hier bestimmt auch vorlesen, oder? Warte. Ja, das wäre cool. Moment. Na gut, da stehen jetzt nicht die originalen Namen immer, aber... Ja, das können wir ja ganz schnell ändern, das ist ja kein Thema. Tick sagte, soll ich mich mal umgucken hier? Ja, stark. Moment, ich lese jetzt... Bissar sagte, auf jeden Fall. Erasa Iran Marcel sagte, ja. Okay. Wasser. Bin ich. Gut, ich benenne mich mal kurz um. Ich kann das ja immer dann mal wieder vorlesen. Es müsste eigentlich ganz normal in der Aufnahme dann mit drin sein. Also. Ja. Cool. Okay. Gut, ich habe mich umbenannt, dann sollte das ein bisschen angenehmer sein. Gut, dann gehe ich mal, würde ich sagen, in. Von diesem Bild aus gesehen, nördliche Richtung und guck mal, ob ich irgendwas sehe. Ich würde meine Teammates dann über den Chat informieren, wenn sich was ergibt. Was sehe ich? Okay, ich mache nochmal einen Test. Tick sagte, hallo. Ja, okay, geht's wunderbar. du kannst in so einem Kriechgang, also wenn du nördlich, das ist ja die Richtung da, wo der Schläg so weit runtergetropft ist auch, wenn du den jetzt weiter verfolgst, und dann der Kriechgang soweit um dich herum wird auch schleimig, je mehr du dich in diese Richtung bewegst. Und was siehst halt mehrere Kabelschächte, mehrere offene Leitungen irgendwie. Nichts sieht aber jetzt irgendwie so aus, als ob es jetzt irgendwie groß an wäre oder Funken schlägt oder sonst irgendwie was. Und wenn du weiter nach vorne, ab und zu wirst du wahrscheinlich auch mit deinen Knien oder mit deinen Händen so mal in so Schleim so reinplatschen, so ein bisschen. So, der geht auch wieder ab, keine Sorge, aber es ist, naja. Und du siehst dann vor dir nach kurzer Zeit eine Abzweigung nach links und rechts, wahrscheinlich in die Räume. Oder geradeaus ist so eine, geht's auch nochmal, dann in die Hauptgänge links und rechts auch nochmal. Aber vor dir direkt ist so eine, das ist wie so eine kleine Wartungsklappe, kleine Wartungs, ist nicht ganz so groß, also müsste sich wahrscheinlich ein bisschen durchzwängen, aber das könnte sein, von dem, wie ihr das Schiff von außen gesehen habt, dass das so ein Zugang ist zu einem von diesen Kapseln, von diesen, diese modular dran gesteckt sind an dieses Ganze. Also hast du anscheinend auch. Ja. Kannst du kurz zeigen, wo das, die, welche Kapsel das wäre? Das wäre dann direkt die vom Kopf. Okay. Also wenn du wirklich einfach nur weiter durchgehst da. Okay. Ich würde probieren, die Kapsel zu öffnen. Du versuchst die irgendwie aufzudrücken oder sowas. Und die ist. Naja, das Ding ist. Kein Strom. Das wäre wohl so irgendwie zu öffnen. Du müsstest aber mal eine Probe mal machen, um das mal aufzudrücken. Und eigentlich wäre da, wir könnten einfach nur mal eine simple Stärkeprobe wirklich dann auch einfach mal machen. Oder okay. Athletik. Na, es ist. Manchmal fehlt es mir da so ein bisschen. Ich hätte jetzt einfach gesagt, mach einfach mal eine Stärkeprobe. Ach, nehmen wir Stärke, das sieht gut aus. Passt ja irgendwie. Athletik wäre minus eins. Oh. Nee, Athletik ist ja auch, das ist ja nee, vom Gesamtkonzept, das gefällt mir nicht so ganz. Es geht ja einfach um blanke Stärke jetzt einfach, wirklich, okay. Ob du das Ding aufdrücken also, kannst. Ich habe eine 15 gewürfelt und habe einen Stärkewert von 8. Ui. Tronk. Du kannst das Ganze, du findest so irgendwo zwischendurch nochmal so eine Ecke, wo du dich so rein mit deinen Fingerchen so rein kannst und du kriegst es dann hin, diese Klappe hochzudrücken. Wie gesagt, es ist nicht sonderlich viel Platz, aber worauf du guckst, ist ein Frachtcontainer wahrscheinlich. Der ist nicht sonderlich groß und er ist sehr voll. Da stehen große, hier auf der Karte sind so große Frachtcontainer irgendwie aufeinander gestapelt, auch eher schlecht als recht, nicht ordentlich gemacht, die auf irgendeine Massenware vielleicht hinweisen oder sowas. Ist eh schon ein halbes Wunder, wie sie die Dinger reingekriegt haben bei der schmalen Tür. Also der normalen Tür, nicht deiner Wartungsklappe, sondern der eigentlichen Tür. Ansonsten, und die Dinger sind soweit zu. Das ist wirklich so zugemacht, so ein bisschen wie, ich will mal sagen, wie so richtig Hartschalenpaletten, sage ich mal so. Ah, da gibt's ja wieder was zu lesen. Warte, ich drück mal, ihr habt euch ja währenddessen hier wieder, Moment. Ich hab meine Teammates informiert. Sairan sagte, hat dieser Chat eine Videofunktion? Sairan sagte, kannst du uns zeigen, wo du dich befindest? Tick sagte, ich weiß es nicht, ich teste gleich. Gehe mal nach vorne, Norden. Tick sagte, bisher ist alles unauffällig. Visha sagte, pass auf dich auf, Tick. Tick sagte, bäh, hier ist Schleim. Ein paar haben wir noch. Das ist schön. Visha hat Tick ihm geantwortet. I steht da, okay. Okay. Tick sagte, hier ist eine Klappe. Ich gehe mal so ein bisschen drüber. Tick sagte, ich probiere es. Visha sagte, du schaffst das, du bist super stark. Tick sagte, hier ist irgendeine Fracht. Visha sagte, du hast es aufgekriegt. Du bist wirklich super stark. Thumbs up Emoji. Emoji. Dänisch. Emoji. Thumbs up. Okay. Ist das Bild wirklich so verpixelt? Ja, es ist wirklich okay. Weil ich meine, Terminal ist doch ganz alt und schlecht. Och, wie süß. Das macht doch keine guten Bilder. Also, ich wahrscheinlich guck so richtig, so, ne, ganz nah, ich erkenne gar nichts. Ich sag das zu Karen so, hä? Er zuckt doch nur mit den Schultern. Was ist das? Also, das ist wirklich extrem verpixelt. Das könnte alles sein, dieses Bild. Ja, ich kann nicht da. Wie hoch ist denn das? Also könnte ich da drauf springen und könnte ich wieder in den Schacht kommen, ohne dass ich eine Laschunterleiter kriege? Ja. Das wackelt vielleicht so ein bisschen so, wie du so drauf guckst, aber das könntest du machen, ja. Okay, dann würde ich das gerne tun und mir das anschauen, was das ist. Diese Container sind wohl. Sieht zumindest so aus, irgendwie für den Handel bestimmt und sind eigentlich nicht so, also man kennt das so irgendwie, dass Großtransporter irgendwie so Hartschein-Frachtcontainer auch soweit irgendwie dann mal haben und die dann alle möglichen Sachen da drin sammeln und jetzt bin ich gerade eben, warte mal, ich muss mal eine Sache gerade eben nachgucken. Ich brauche, habe ich schon gesagt, wie viele Bildschirme ich eigentlich brauche? Es ist fürchterlich, ich brauche mehr Bildschirme. Oder einen gigantischen, so einmal drumherum. Gehst du dich einfach. So ein IMAX. Das wäre auch super. Habe ich es hier? Also ja, das sind grundsätzlich, du kannst dir das so ein bisschen angucken und du siehst, dass da Delta Profits mit draußen dran steht, aber nicht mit dem Logo, was man so kennt von Delta Profits. Und da sind wohl, zumindest ist so ausgewiesen, Dinge des täglichen Bedarfs irgendwie drin. Das ist ja immer auch so ein Schein irgendwie, der da nochmal so draufsteht und dann geht es irgendwie um Dinge des täglichen Bedarfs oder irgendwie sowas. Also gemischte Sachen, wahrscheinlich irgendwie Kochausrüstung oder Dinge, die man so auf einem Raumschiff dann irgendwie dementsprechend braucht. Kann ich dieses Logo irgendwie mir angucken? Hast du da ein Bild von? Habe ich jetzt gerade eben in dem Moment nicht. Ich glaube aber, ich hatte von Delta Profits das neue Logo nochmal. Das habe ich doch bestimmt irgendwo bei uns nochmal gelagert. Warte. Das haben wir gleich. Das habe ich gleich irgendwo. Das hatte ich irgendwo, hatte ich das gespeichert. Finde ich das hier irgendwo? Ich hatte irgendwo das Delta Profits Logo. Ich wollte euch... Ich habe es nur jetzt gerade. Doch, da habe ich... Ja, toll, hier steht einfach nur Datei. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Warte mal. Ich habe nur die Datei und die heißt so. Ja, ich frage mich gerade eben... Kein Stress. Ich glaube... Ah, doch. Ich habe das... ich habe es gerade gefunden. Und zwar, das ist das herkömmliche Logo von denen. Ich schicke das mal im Chat, ist ja wie so ein Dreieck aufgesetzt, mit so, wo unten groß Delta Profits drunter steht. Sieht so ein bisschen modern, konzernmäßig irgendwie aus. Ich schicke das mal hier bei uns in den Aufnahmechat. Das Logo, was du da allerdings siehst, wie gesagt, das steht halt bei dem Logo steht zwar Delta Profits auch drunter in einem anderen Font und diese drei Dinger, die irgendwie ineinander gehen, sind da nur so zwei, sieht so fast so ein bisschen unfertig aus, als irgendwie so zwei Stränge irgendwie zusammenkommen und dann irgendwie nach oben hin was zusammen erstellen. Also es sieht ähnlich aus, aber es ist nicht das Logo. Und links und rechts. Aber das, was du reingeschickt hast, das ist schon das. Das ist das Neue. Das ist das Neue, was ihr kennt. Genau. Anderer Font bei dem alten jetzt. Das Logo sieht ein bisschen anders aus. Trotzdem Dreieck, aber es ist irgendwie. Will irgendwas anderes aussagen. Okay. Kann ich diese Container oder was das ist? Oder diese... Sorry. Was? Das ist auch eine Kunst für sich. Das muss man auch gerade mal sehr loben. Ach, diese Bilder, die jetzt immer kommen. Fantastisch. Ja. Ja. Kann ich das öffnen? Kann ich da reingucken? Oder ist es zu sehr verschlossen, verschraubt oder irgendwas? Dieser Container, den könntest du wahrscheinlich entweder aufschneiden. Also der ist schon so als Versiegelung angesehen, dass du den richtig aufschneiden müsstest. Das ist ja wahrscheinlich irgend so ein Hartplastik oder irgendwie sowas, was maschinell so drüber gelegt wird, damit es dann zu ist. So ein bisschen, und das geht wahrscheinlich auch als Verplombung. Man kennt das ja, wenn irgendwie so Waren von A nach B geschifft werden, dann sind die auch verplombt und zu in so einem Container. Hier ist das halt durch die Außenverpackung quasi gelöst. Mhm. Okay, dann würde ich gerne versuchen, den mit meinem Schraubschlüssel aufzuschneiden. Einmal zack. Ja, du, das Plastik ist, oder Polymer, Plastik, irgendwas, Bubbli-Bubs, Science-Fiction-Plastik, scheint nicht mehr so ganz akkurat zu sein und wird sehr schnell, wo du dich daran zu schaffen machst, spröde. Und bröckelt fast ab, irgendwie so. Und es kommen gleich darunter noch mehrere, das kannst du recht schnell sehen, mehrere Kartons auch wieder aus so einem Pappverschnitt irgendwie dann nochmal, aus mehreren, also wahrscheinlich viele da drin, in unterschiedlichen Größen. Und da sind, auch da sind wieder diese alten Logos von Delta Profits irgendwie drauf. Auch die Pappe auch sehr, sehr, sehr lose irgendwie, das Ganze. Das hält so irgendwie, aber ich glaube, wenn man das irgendwie transportieren würde, würde es wahrscheinlich nicht mehr lange halten. Hm. Was ist da drin? Alles aufreißen. Ja, natürlich. Warte mal, dafür habe ich doch einen Loot-Generator. Und dieser Loot-Generator sagt, den habe ich mir extra nochmal vorher nochmal rausgesucht. Also du reißt einen auf und da sind zum Beispiel ganz viele Kristalle irgendwie drin. Das kann ich auch mal gerade eben nochmal nachschlagen. Das sind Kristalle. Muon-Kristalle. Eine ganze Ladung da irgendwie voll. Ich guck mal gerade, was das speziell nochmal ist. Ah, okay. Während Henrik da so gerade schaut, ganz gerade off-topic, hört ihr auch immer in diesen Hintergrundgeräuschen so ein Geräusch, was so ein bisschen klingt, als würde man einen Strohhalm so auseinanderziehen. Ja, stimmt. Muss ich jetzt schon mal. Ich denke, das Geräusch kenne ich irgendwo, ja. Ja, ich kann... das jetzt, ne? Ja. Wild. Oh. Also, da sind so Kristalle jede Menge drin. Und die nennen sich Muon-Kristalle. Wie sehen die aus? Tja, habe ich davon ein Bild? Für viele Sachen habe ich ein Bild, dafür weiß ich es noch nicht genau. Das ist... Ich guck mal nochmal raus. Das sind aber auf jeden Fall von... Das sind ist schon irgendwas, ich sag mal, Waffenmäßiges. Oh. Das sind schon Waffen in dem Moment. Ja. Ist das giftig? Kann man das anfassen? Oder ist das so Biowaffe oder sowas? Nee, eine Kristallwaffe halt, die zerspringt halt, soweit ich das hier sehe. Die sind halt auch durchschlagend, genau. Muonenkristall, oder in Englisch heißt es Muonkristall. Okay. Okay. Und davon eine ganze Kiste schon. Okay. Sind die explosiv? Dafür sind sie da. Also auch wenn man sie so zu fest anfasst? Ist wie bei Granaten auch so, wenn man die 100 Jahre liegen lässt und dann irgendwann wirft, könnte was. Ja, es tut mir leid, es geht nicht anders. Ich muss mir eine Handvoll davon einstecken. Ja, sorry. Okay. Ja, weißt du denn, weißt du denn, was du da überhaupt hast? Jetzt ist die Frage. Also Kristallwaffen, ja, ja, okay. Also ich würde dir nähere Informationen jetzt gerade eben noch verweigern in dem Moment, weil ich glaube, es ist ein bisschen fancy. Aber du kannst dir gerne erstmal 6 von diesen Kristallwaffen mitnehmen. Ja, super. Perfekt. Oh, weia. Wie so Wurfkristalle, wirklich wie so Wurfkristalle irgendwie, so die so eine gewisse Festigkeit zusammen haben. Okay. Ja. Dann stecke ich mir welche davon ein und würde erstmal, also ich hab meinen Kollegen geschrieben und würde dann erstmal wieder, sehe ich sonst noch was in dem Raum? Ist der zu? Der ist zu, soweit, ja. Der hat halt eine größere und mächtigere Tür. Und das ist halt wirklich so ein Frachtcontainer. Da ist auch nicht so super viel Platz. Das ist eher ein kleinerer Frachtcontainer. Da wäre auch noch ein zweiter großer Container auch nochmal. Und wahrscheinlich, wenn du da noch länger drin suchst, würdest du wahrscheinlich noch mehr Sachen finden. Also, da könntest du wahrscheinlich den ganzen Abend jetzt mit verbringen. Das habe ich jetzt natürlich angeteasert, aber. Das war jetzt ein Fehler. Super, Trick haben wir zuletzt gesehen heute. Tschüss. Diese Folge heute ohne Tick. Mohnkristall. Ich guck mal, ob ich noch mal irgendwie was finde irgendwie dazu, weil das zählt, glaube ich, wirklich so als Granate im weitesten Sinne. Gibt halt unterschiedliche Abstufungen von dem Ganzen, ja. Aber habe ich denn hier noch irgendwo? Ja, das ist das Problem natürlich, wenn man so einen Generator irgendwie da nimmt. Dann muss man dann immer gucken, was man dann da irgendwie dann nochmal hat. Aber wenn ich was zwischendurch finde, dann gebe ich dir das gerne nochmal mit. Auch wenn ich ein Bild nochmal habe und so, zeige ich dir gerne. Ja, gerne. Wie ist es denn bei den anderen beiden so gerade eben? Ich wollte gerade sagen, in der Zwischenzeit ist vielleicht ein bisschen Zeit vergangen und dadurch, dass wir so ein bisschen mehr in die umliegenden Gänge sehen können, hätte Saren auf jeden Fall in der Zwischenzeit so wäre schon mal so eine Kopfbewegung gemacht in die Richtung, hey, wollen wir uns hier vielleicht so ein bisschen in diesen Gängen bin mir nicht sicher, ob Sichtweite dieses Fabrikschlägs richtig ist, aber zumindest so ein bisschen aus der direkten Sichtweite weiß ich ja. Ich habe wahrscheinlich keine Augen, aber you get the idea. Fabrikschläg so zumindest. Nicht wirklich. Also der wird ja. Ist ja halt so ein Nanobots halt. Vielleicht gucken die überall hin. Weiß man ja nicht. Das ist ja das ist ja Schlicke. Schlicke sind so geheimnisvoll. Man weiß nie, was sie denken. Mystische, wunderschöne Bewegung. Ja, ich nicke energisch und laufe hinter dir her, aber ich gucke währenddessen die ganze Zeit aufs Handy, weil ich ständig mit Tick schreibe, weil ich mir unendlich Sorgen mache, dass irgendwas mit Tick ist da. Und stolper so ein bisschen hinter dir her. Sind wir in den linken, also von der Karte aus betrachtet, den linken Gang mit dieser semi-professionellen Verkabelung oder rechts mit diesem Hubwagen? Ich glaube, Hubwagen war das Wort, was du... Hubwagen, ja, das war das Wort. Ja. Ich habe übrigens, sorry, ich habe jetzt gerade eben zu Tick auch nochmal die Infos zu den Mohnkristallen nochmal rausgesucht, gerade eben mal fix. Damit du so ein bisschen Flavortext dann dazu hast nochmal, was das denn eigentlich macht, aber... Mhm. Okay. Also ihr wolltet... Entschuldigung, ich war jetzt gerade so mit beiden Sachen. Ihr wollt gerne einen Gang nochmal entlang? Oder? Nicht entlang, sondern in die obere Richtung sozusagen befindet sich ja sozusagen das unheilvolle Unbekannte. Und zu unserer linken und rechten sind ja noch diese beiden Gänge. Einmal mit mäßig guter Verkabelung und einmal dem Lonely Hubwagen. Tick ist jetzt übrigens ein roter Eimer. So. Oder ein orangener Eimer. So. Sind wir dann links rum oder rechts rum? Das könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr dann jetzt links oder rechts rum im Moment wollt. Die Frage ging auch an mich? Ja. Ich laufe dir nur hinterher. Ich guck überhaupt nicht. Ja, dann links. Okay, okay, ich dann. Ich bin so dann vertieft in mein Handy. Ich schreibe ständig, Tick, alles gut bei dir. Okay. Also hier dann in diese Sackgasse dann in dem Moment rein. Wenn du das so sagst, klingt das so falsch, aber ja. Das klingt schon mal nicht gut, also nein. Außer da ist irgendwas ganz Tolles in der Ecke, der Sackgasse. Ist da irgendwas? Sehen wir was? Das, also diese Ecke sieht so ein bisschen aus, als hatte sie irgendwie mal so einen Zweck. Also man sieht im weitesten Sinne irgendwie mal so, wenn ihr euch da entlang geht, da ist jetzt nicht irgendwie noch eine Tür oder sowas. Ihr seht halt oben diese, vielleicht ist das eine Stromleitung, die irgendwie von einem Raum in den anderen läuft, die so nochmal verlegt wurde. Ihr habt halt, wie gesagt, dieses Fass oder Chemiefass oder sowas in dem Gang. Und wie gesagt, der Boden sieht so ein bisschen aus, als standen hier mal irgendwie Sachen oder so. Also man kennt das ja, wenn Sachen irgendwie so lange stehen, dann sieht man da so ein bisschen Ränder oder sowas. Oder mal so ein Bohrloch oder sowas. Das wohl war wohl mal so, ja. Und auch da ist irgendwie so eine Stromleitung, die so ein bisschen weiter runterbaumelt, aber wo jetzt nicht irgendwie Funken sprühen oder irgendwie sowas. In dem Gang, also ich gehe mal davon aus, dass die in irgendeiner Form auch, weiß ich nicht, so einen Vibrationsalarm haben. Das heißt, Saren kriegt schon mit, dass bei welcher da gerade sehr viel Nachrichten reinkommen. Er selber hat aber in der Zwischenzeit auf seinem Terminal sozusagen eine, ja, ich nenne es mal eine andere ROM geladen oder eine andere Partition hochgefahren, wo er keinen Zugriff auf diesen Chat hat, aber das ist sozusagen seine ich nenne es mal Allround-Werkzeug Distribution sozusagen, und er würde gerne versuchen, sich an diesen Kabeln irgendwie mal zu schaffen zu machen und die vielleicht irgendwie an seinen Terminal anschließen, in dieser gesicherten Umgebung, sag ich mal, ohne dass er sich da irgendwie irgendeinen Crap aufs Terminal zieht. Würde ihm das gelingen, da irgendwelche Informationen zu diesem Schiff vielleicht noch abzugreifen? Da muss ich dich leider insofern enttäuschen, dass das wirklich Stromkabel sind. Also wenn du da irgendwie was anschließt, ist das eine schlechte Idee, beziehungsweise oder es passiert halt einfach gar nichts, dass, wenn du den passenden Port irgendwie dafür hättest. Und das ist auch den Port, das ist vielleicht irgendwas Altertümliches irgendwie, irgend so ein Port. Man kennt das ja früher wie bei USB, so, wie jeder ein anderer hat und so. Und es hat ja lange Zeit gedauert, bis alle USB-C hatten. Ah, und die haben noch serielle Schnittstelle sozusagen. Ja. Okay. Das ist alles sehr all hier, und da wird auch nichts gerade eben drüber geführt. Also da blinkt nichts oder irgendwie sowas. Okay. Das ist eine doofe Verbindung. Okay. Kann man denn erkennen, also du sagtest ja gerade, dass die Sachen da mal, also längere Zeit standen und jetzt sind sie weg. Mhm. Kann man denn erkennen, ob das sehr kürzlich passiert ist, ob die in eine Richtung bewegt wurden, ob die einfach sich in Luft aufgelöst haben? Also ich würde gerne mal mir das angucken, warum das alles plötzlich so sauber und leer ist hier, wenn da doch sehr lange Dinge standen. Ich weiß, vielleicht war das auch noch super chaotisch und die Skatermänner sind einfach nur dadurch gerauscht. Oh, die Süßen. Wo sind die eigentlich? Tja, wo sind die eigentlich? Oh nein. Wir machen mal eine Wahrnehmungsprobe dann dazu. Oh, bitte. Ja. Was habe ich denn da? Wahrnehmung. So. Ach, Kacke, eine 9 und 6, 15? 9, 6, 15? Was? Also eine 9 plus 6 habe ich auf Wahrnehmung. Ach so, okay. 15. Ja, ich habe nur laut von Strunk. Ja, ich habe. Einstellig sieht immer erstmal wenig aus, wenn man es würfelt. Deswegen war ich so verwirrt, da ist doch gar nicht so schlecht. Also, wie lange das Ganze jetzt irgendwie weg ist. Also aufgrund der Spuren würdest du, wenn du dir das so anguckst und wenn du vielleicht irgendwie mal so einen Finger dran hältst oder sowas, das versuchst du ein bisschen zu verwischen oder so, solche Sachen, um das ein bisschen der Wahrheit da näher zu kommen, Wellen stand hier irgendwas Großes, sehr lange und wahrscheinlich auch was Schwereres irgendwie oder was irgendwie wirklich so kleine Halterungen noch gebraucht hat, die du in den Boden einlässt irgendwie. Irgendwas Größeres, also nicht einfach nur eine Bank. Würde auch zu dem passen, dass da ja irgendwie so ein Kabel da irgendwie runtergeht. Und wird da lange gestanden haben, aber ob das jetzt irgendwie letzte Woche passiert ist oder sowas. Okay. Das Schiff an sich gibt ja so ein Flair ab von, das ist hier schon seit Ewigkeiten, das ist irgendwie nicht modern und so. Also das Ding, irgendwann war es mal weg, stand lange da, seit wann es weg ist, Okay. Aber jetzt nichts Eindeutiges, keine, Schwere Apparatur. Schwere Apparatur wahrscheinlich dann noch. Die ist einfach weg. Auch wenn irgendwie mal vielleicht Wandpanels oder irgendwie sowas war, was ja bei Davian in dem Schiff immer mal wieder irgendwo ist, macht ja auch Sinn irgendwie für die, dass du eine Quality of Life, dass du einfach irgendwo so ein Panel hast und dann kannst du darauf zugreifen und auf bestimmte Steuerung zugreifen. Auch das ist ziemlich bare bones bei den ganzen Dingen irgendwie so. Aber, Okay. Nehme eine mentale Notiz erstmal. Beim Gucken, vielleicht nur noch mal kurz zu dieser Stromleitung. Also es ist halt, wie gesagt, es verbindet halt ja anscheinend so offensichtlich irgendwie zwei Räume. Aber warum? Weil ihr habt ja durch Tiki auch festgestellt, da gibt es ja Schächte. Da liegt sowas normalerweise drin. Konnte zumindest Saren wahrnehmen, soll ich schon feststellen, ob da auch tatsächlich Strom fließt an der Stelle? Tut's gerade eben nicht, nee. Aber die Leitungen sehen unbeschädigt aus. Und dieses Kabel, reiche ich das von der einen Wand zur anderen oder und geht dann irgendwie vielleicht in so einen anderen Schacht oder liegt dieses Kabelstück da einfach so? Ja, schon so, dass du hochgreifen musst, läuft das so rüber. Zum anderen Baum rüber und es baumelt, wie gesagt, dieses eine Kabel, dieses alte, woran du vorhin dran warst, baumelt so ein bisschen runter, was für das Ding, was da vielleicht mal stand. Ja. Okay. Dieses Behältnis da auf der Ecke, ist das irgendwas Besonderes, was auf irgendwie ins Auge sticht oder ist es einfach nur ein Eimer? Das ist wie so ein Chemiefass, so ein halbrohes Chemiefass, irgendwie so ein blaues mit so einem schweren Deckel drauf, unbeschriftet. An sich trotzdem aber erstmal unscheinbar. Okay, dann würde Saren vielleicht nochmal links, also wenn wir da so in dem Gang stehen, nochmal links um die Ecke schauen, ob da sowohl von den Insekten als auch von diesem Schlick direkt irgendwie was sichtbar ist oder ob sich das vielleicht bewegt hat. Ja, der Schlick hat sich so langsam auf die Kreuzung so hingeschlickt. Ist auch immer noch nicht in voller riesiger Fabrikschlickpracht, also das ist immer noch nicht so ein meterhohes Ding. Eher wie so eine Hälfte irgendwie davon. Aber er sieht ziemlich komplett inzwischen aus. Also gleichmäßig von seinen Kantenlängen. Und dann sind halt so ein paar von diesen Käfern, die halt irgendwie sich nicht mehr so dolle viel bewegen. Und der schlurft da so lang jetzt. Die Käfer sind sozusagen in dem Schlick gefangen? Ja. Obwohl die organisch sind? Ja. Ja, ist ja trotzdem Protoplasma oder was, wie das hieß. Ach so, aber die werden nicht rearranged, ne? Okay. Nö, die sind anscheinend organisch. Ja. Okay. Er hat keine große Geschwindigkeit, dieser Schlick. Also er zieht anscheinend so in die erstmal auf die in die Mitte von dieser Weggabelung, von dieser Kreuzung und fährt dann aber Richtung, also ihr seid ja nach links gegangen, mhm, zu diesen Kabeln und er zieht quasi in da, wo dieser Hubwagen steht, in diesen langen Korridor, wo noch mehr Gänge sind irgendwie und wo es wahrscheinlich auch irgendwann nach vorne geht ins Cockpit und zieht da so die Ecke langsam und gemächlich hin. Der hat euch gar nicht irgendwie nochmal, ich sag mal in Anführungszeichen, beäugt oder sonst irgendwie was. Mhm. Der zieht, schlägt da halt einfach so rum. Okay, ja, dann würde Saren vielleicht nochmal von uns aus betrachtet, also links in dem Gang, wieder rechts sozusagen zurückgehen und einmal schauen, ob die beiden Türen sich öffnen lassen könnten. Die stecken auch beide soweit fest, aber du, wie würdest du, also Knopf drücken geht nicht, sodass das worauf ich hinaus will, aber mhm, vielleicht auch mal so ein bisschen gegenschieben, also sind ja wahrscheinlich alles Schiebetüren, nehme ich an. Ja. Mhm, und vielleicht mal irgendwie so gucken, ob man vielleicht irgendwie so reingreifen kann seitlich oder sowas. Das würde gehen, aber ich glaube, es gibt diverse Möglichkeiten, wie man da irgendwie nochmal, aber du kannst mir mal gerne erzählen, wenn du die aufmachen willst, eine, dann sagst du mir am besten, welche und wie, und dann gucken wir mal. Den größeren also Raum oder den kleineren Raum, machen wir es mal so. Wahrscheinlich erstmal den kleineren, okay, weil bei dem größeren könnte ich mir vorstellen, wäre das Kabel ja vielleicht auch irgendwie ein Indikator, dass da generell irgendwie Stromkreise sind, die ja auch vielleicht eine Türsteuerung sein könnten. Und bei dem kleineren sehe ich jetzt also auf den ersten Blick, nö, wahrscheinlich bei Saren nicht, nö, dass da irgendwie, ne, vielleicht, also er probiert es erstmal bei dem kleinen, also rechtsseitig. Ach doch, okay. Bild betrachtet. Ja, genau. Bei dem? Ah, okay. Wo du gerade gesagt hast, mit der Türsteuerung. Es klang jetzt so, als ob du genau das genau andersrum haben willst. Okay. Ja, weil das ja jetzt mit Muskelkraft ist, weil das andere könnte ich mir vorstellen, wäre sinnvoll, einfach erstmal eine, also irgendwie einen Schaltkreis zu finden. Ah, okay. Und maybe befindet er sich. Okay. Den musst du auch aufschieben in dem Moment irgendwie. Oder irgendwie versuchen. Du könntest dich da bestimmt. Hast du irgendwelche Hilfsmittel? Hast du irgendwas, um das aufzumachen? Ich meine, das ist halt wirklich so eine Tür erstmal in dem Moment. Also was. Wait a minute. Ja, nee, Moment. Wir drehen uns genau 180 Grad in die andere Richtung und gehen zu der großen Tür. Okay, ja. Okay. Und Saren wirkt den Zauber Ladung übertragen. Und überträgt Ladung auf die Tür. Aha. Ja, Charakterbogen lesen, sehr wichtig. Das kannst du. Das sag ich auch. Das kannst du. Wow. Krass. Du steckst voller Wunder. Gerade so eingefallen, ach ja, das kann ich ja. Habe ich denn hier... Ich habe leider kein Zaubergeräusch gerade immer auf dem Deck. Aber du, es geht ja um so eine elektrische Ladung. Du überträgst das quasi, machst die Übertragung von magischer Energie zu elektrischer Energie, so im weitesten Sinne, richtig? Ja, also es ist ja so, dass das ja Zauber ja so auch so ein bisschen teilweise ja auch Technik gesteuert ist und weiß nicht, vielleicht hat Saren da für seine Spells irgendwie es gibt für alles eine App, vielleicht auch pro Spell, I don't know. Und dann hat er halt also er nutzt sozusagen seinen Terminal und auch irgendwo seine ich nenne es mal angeborenen Fertigkeiten, um halt diese Ladung, jetzt so in dem Moment benötigt wird, auf diese Tür zu übertragen. Okay, dann musst du halt nur, was ist denn das für eine wahrscheinlich Rang 1 oder eine Art Zaubertrick? Zaubergrad 0, das müsste sowas wie ein Cantrip sein, wenn ich dann das... Dann ist es genau, ein Cantrip, genau. Dann ist ja sowieso, das ist ja eh so ein Werkzeugkasten, das ist ja, Mensch. Aber fantastisch, ich muss mir das mal merken, Ladung übertragen, hervorragend, das ist ja fast God-Mode. Ja, kein Thema. Du kannst da halt deine Hand dann an die Tür legen und so ein bisschen Energie quasi aus wie auch immer, was auch immer, abzapfen. Wie das bei dir so funktioniert. Und die Tür gibt mit einem Quietschen und einem Ruckeln dann irgendwann dann doch mal bei. bleibt auch dann einfach nur offen, öffnet sich vielleicht auch nur so drei Viertel. Und was du dann da siehst, sind unmittelbar wohl ein Quartier im weitesten Sinne. Da liegen irgendwie so zwei Betten rum und da ist auch wieder so ein, das sieht sehr behelfsmäßig irgendwie alles so aus. Vielleicht auch eine Schicht ein bisschen raus. So irgendwie. Einfach so zwei Bettlager, die da irgendwie so liegen. Und in der Ecke ist halt irgendwie noch sowas, wo halt, weiß ich, Flüssigkeiten abfließen können. Vielleicht war das irgendwie auch mal so eine Dusche oder sowas, aber das sind halt irgendwie einfach zwei Betten, die da halt so notdürftige Betten irgendwie, die da so lagern. Als ob da halt einer notdürftig versucht hat, eine Nacht zu verbringen. Okay. Also, das sind zwei, also wirklich wie so Feldbetten oder tatsächlich schon irgendwie, Ja, nichts, das okay. Hat einer mal quasi im Rucksack gehabt, hat es ausgebreitet, damit er da irgendwie dann hingehen kann oder sowas. Das also, sieht nicht so aus, als ob das hier eigentlich hingehört. Okay, kein Minimalismus-Revival, alles klar. Nee. und links in dem Raum sehe ich da auch so ein Nubi, was genau ist das? Achso, das ist dieser Abfluss. Das ist dieses Abfluss. Ah, das ist der Abfluss. Okay. Vielleicht waren das irgendwie mal Sanitärräume oder so. Keine Ahnung, aber das ist ansonsten nicht so wirklich was. Die Kabel auch, die von der Wand, die scheinen wirklich in der Wand irgendwo zu verschwinden von unten. Also hat vielleicht einer einfach so ein Seitenpanel irgendwie angepackt und das angezapft und dann in den Raum. Aber hier siehst du ja jetzt nicht irgendwie, hier steht ja jetzt nicht ein Computer oder sowas. Mhm. Deswegen. Das ist ja super einfach mit den Türen. Das ist ja. Ah. Das kannst du jetzt die ganze Zeit machen. Immer wieder, ja. Cantrips. Ja, Halleluja. Cantrips, easy. Also, aber voll gut. Ich kann Ladung übertragen, Energiestrahl, telepathische Botschaft und ausbessern. Also irgendwas, was repariert wird. Die Skittermänner hätten eigentlich voll mit mir. Ach Mann, ey. Das finden wir schon. Dann suchen wir die auch jetzt mal. Du kannst jetzt ja alles aufmachen. Das ist ja toll. Easy. Na gut, aber in dem Raum ist jetzt nur die zwei Betten und da ist jetzt nichts Großartiges. Also kann ich da mal unter die Betten gucken, was da so. Hat vielleicht jemand was vergessen? Oder ein Ausweis zufällig, wer hier so geschlafen hat? Tagebuch. Tagebuch, genau sowas, was man halt so vergisst. Also die Betten sind auf jeden Fall, wenn ihr euch die anguckt, wesentlich neuer die Betten sind neuer als das restliche Schiff. Trotzdem nicht brandneu, aber neuer. Und wo du das so anhebst, siehst du auch, dass das so ein bisschen, ich sag mal, irgendwie vielleicht Blut da drunter ist oder irgendwas Eingefärbtes so irgendwie. Also als ob irgendwie, weiß ich nicht, so was drin gestorben wäre oder sowas. Es riecht nicht oder sowas. Wow. Das ist nicht, aber das sind halt so Bitten da. Bäh. Also ich lass erstmal reflexartig die Decke so. Aber dann erinnere ich mich ja daran, dass ich Wissenschaftlerin bin und möchte das bitte einmal diese Spuren mir genau angucken. Ist das wirklich Blut oder wieder irgendwelcher Schleim oder sowas? Oder, ne? Also bist du wieder bei Biowissenschaften. Yes. Okay, das kannst du gerne mal machen. Wie würdest du das eigentlich machen? Also jetzt hast du irgendwie eigentlich ein Set oder irgendwie sowas dabei? Oder geht es jetzt wirklich einfach erstmal um diese typischen Fäden? Oder wie machst du das? Die ganz typischen erstmal äußeren Merkmale, die ich dann abchecke. Und dann Geruch. Eventuell auch mal Geschmack. Ja, ich habe jetzt keine Petrischale oder sowas dabei. Oder kleine. Habe ich? Warte mal. Nee. Leider nicht. Schade. Ja, also ich würde erstmal so dran riechen, es mir genau angucken, so gegens Licht halten. Ja, und dann vielleicht was abkratzen. Mhm. Ja, jetzt ist es super biowissenschaftlich, aber ich habe einen Hintergrund. Ja, also, das stimmt. Schon ein bisschen Vorteil. Also ich würfel jetzt.